darf alle herzlich begrüßen, liebe Freunde überirdischer und himmlischer Phänomene. Heute möchte ich mal über ein Thema reden, was eigentlich gar nicht zum Sichtbaren gehört, über die schwarzen Löcher. Keiner hat sie gesehen, es sind schon sehr viele Bücher darüber geschrieben worden. Albert Einstein hat sie erfunden und alle sind ganz wahnsinnig verrückt darauf zu wissen, was ist das eigentlich? Es gibt Leute, die haben direkt Angst vor schwarzen Löchern, ob das unsere Erde irgendwann mal verschlucken kann. Und ich möchte darüber reden, was ist ein schwarzes Loch? Ein schwarzes Loch heißt schwarzes Loch, weil es schwarz ist. Es ist noch schwärzer als meine Hosen, es ist schwärzer als alles, was Sie sich vorstellen können. Es kommt nämlich nichts raus. Aus einem schwarzen Loch kommt überhaupt nichts raus und das heißt auch kein Licht. Wie muss man sich das vorstellen? Nun, um von der Erde wegzukommen, um aus dem Schwerefeld der Erde rauszukommen, muss man sich mit 11,2 Kilometer pro Sekunde entfernen. Wenn man also zum Mond will, muss man mindestens 11,2 Kilometer pro Sekunde schnell fliegen, um aus dem Schwerefeld der Erde rauszukommen. Nun haben sich viele Leute sehr früh Gedanken darüber gemacht, gibt es denn Körper, bei denen die Entweichgeschwindigkeit, also diese 11,2 Kilometer pro Sekunde, vielleicht so groß ist wie die Lichtgeschwindigkeit, also 300.000 Kilometer pro Sekunde? Und in der Tat, solche Körper gibt es. Diese Körper müssen klein sein und müssen sehr schwer sein. Man kann für jeden Körper, zum Beispiel für die Erde, kann man ausrechnen, auf welche Größe müsste sie zusammengeschmolzen sein, zusammengepresst sein, damit die Entweichgeschwindigkeit von ihrer Oberfläche die Lichtgeschwindigkeit wäre. Sie wäre 9 mm groß. Die Erdmasse auf 9 mm zusammengedrückt, das gibt also ein schwarzes Loch. Denn von diesem Körper kann nichts mehr entweichen. Nichts. Die Sonne, immerhin deutlich schwerer als die Erde, müsste auf 3 km zusammengepresst werden, ein Radius von 3 km, damit sie zu einem schwarzen Loch würde. Wie entstehen denn dann überhaupt schwarze Löcher? Offensichtlich ist unsere Sonne kein schwarzes Loch, es ist eine riesengroße Gaskugel mit einem Durchmesser von 700.000 Kilometern. Wie entstehen denn dann solche unglaublich komprimierten, hochverdichteten Körper? Und was machen die eigentlich? Warum sind alle Leute so fasziniert davon? Man ist deswegen so fasziniert, weil schwarze Löcher das Ergebnis sind von der Relativitätstheorie. Relativitätstheorie hat was zu tun damit, die allgemeine Relativitätstheorie, wie sich schwere Massen auswirken. Wenn also etwas ganz schwer wird, dann krümmt sich die Raumzeit immer tiefer und tiefer. Und beim schwarzen Loch hat sie sich abgeschlossen. Also das, was sich in einem schwarzen Loch abspielt, wissen wir nicht. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit, irgendetwas darüber zu erfahren. Das heißt, das schwarze Loch ist praktisch ein Universum für sich. Nehmen wir mal an, wir kämen in die Nähe eines schwarzen Loches, würden also an dem sogenannten Schwarzschildradius, also bei diesen 3 Kilometern, das ist gerade der Radius, auf den ein Körper zusammengedrückt werden muss, damit er zum schwarzen Loch, wir würden also in der Nähe dieses Schwarzschildradiuses kommen, mein Bein schon drin und ich noch draußen, ich würde auseinandergerissen werden von der Schwerkraft. Ja, ein Liebespaar in der Nähe eines schwarzen Loches würde Fürchterliches erleiden. Sie würden also ganz langsam an diesen Schwarzschildradius herankommen. Sie würden sich immer schlechter und schlechter sehen. Sie würden ihre Stimmen immer langsamer und tiefer hören, bis sie dann schließlich zerrissen würden. Würden sie gemeinsam in das schwarze Loch hineinfallen? Im schwarzen Loch gibt es keine Zeit. Damit gibt es auch keine Informationsübertragung und sie sind für immer getrennt. Also Liebe in der Nähe schwarzer Löcher ist also ziemlich gefährlich. Die Existenz von jedem ist ziemlich gefährlich. Schwarze Löcher entstehen, wie ich schon sagte, durch diese unglaubliche Verdichtung von Materie. Und das ist ein Kapitel, was eigentlich zu dem Thema gehört, wie entwickeln sich Sterne. Denn schwarze Löcher sind Sternleichen. Sterne, das sind Gaskugeln, die ihr Leben normalerweise fristen aus dem Gleichgewicht von Energiedruck nach außen, Energie erzeugt durch die Fusion von Atomkernen gegen den Schwerkraftdruck. Schwerkraft drückt also zusammen, die Energie will raus, dieser thermische Druck, der dabei entsteht, die Temperatur hält den Stern im Gleichgewicht. Wenn jetzt also im Innern langsam der Wasserstoff zum Helium fusionierte, dann vom Helium zum Kohlenstoff, vom Kohlenstoff zum Stickstoff und so weiter und so weiter. Und wenn irgendwann, und zwar bei Eisen, dieser Kernverschmelzungsvorgang gestoppt ist, dann bricht im Innern dieses Sterns der Ofen plötzlich zusammen. Das heißt, der thermische Druck verschwindet und die Schwerkraft überwiegt. Ob sie es zum schwarzen Loch schafft, hängt davon ab, welche Masse er hat, der Stern. Wenn er sehr leicht ist, dann wird er einfach zusammenfallen und wird von einem anderen Druck stabilisiert. Das ist der Druck, der hat mit den Elektronen zu tun. Es gibt in der Theorie der Struktur der Materie ein Prinzip, das heißt Pauli-Prinzip. Das müssen Sie sich so vorstellen, das Pauli-Prinzip schreibt den Elektronen vor, immer nur zwei Elektronen pro Zimmer. Das heißt, da kann kein drittes Elektron rein. Das hat damit zu tun, wie die Drehrichtung der Elektronen ist. Das heißt, wenn die Materie zusammengequetscht ist, dann richtig zusammengedrückt wird, weil ja die Schwerkraft dieses Sterns jetzt alles dominiert, denn der thermische Druck ist ja weg, dann kann es sein, dass für bestimmte Massen der Elektronendruck ausreicht, um ihn zu stabilisieren. Dann entsteht ein weißer Zwerg. So wird das mit unserer Sonne mal sein. Wenn die also mal aufgehört hat, ihren Wasserstoff zu fusionieren, das werden wir alle nicht mehr erleben, das passiert in 4,5 Milliarden Jahren, dann wird ein weißer Zwerg aus ihr. Am Ende. Wenn ein Stern ein bisschen schwerer ist als die Sonne, so 1,5 bis 2 Sonnenmassen, dann kann noch viel Schlimmeres passieren. Dann kann die Schwerkraft dazu führen, dass die Elektronen in die Atomkerne hineingepresst werden. Dann verschmelzen die Protonen im Atomkern zusammen mit den Elektronen, werden zu Neutronen. Während der weiße Zwerg noch so groß ist wie die Erde am Ende, ist der Neutronenstern, der dann übrig bleibt, nur noch 10 Kilometer groß. Und dann sind dann schon mal 1,5 Sonnenmassen auf 10 Kilometer zusammengepresst. Also unwahrscheinlich dicht. Und da ist also beim Neutronenstern, ist so, sagen wir mal, so ein Kubikzentimeter Materie ist 1 Milliarde Tonnen schwer. Hätte man also dann schon zu tun, um dieses kleine Teil zu bewegen. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass das Leben auf einem Neutronenstern beliebig kompliziert ist, denn diese Sterne sind eben sehr dicht, sie haben eine große Schwerkraft, sie haben ungeheure Magnetfelder und alle, die sich auf einem Neutronenstern auf dieser 10 Kilometer Kugel bewegen würden, die hätten ganz schöne Probleme, sich aufrechtzuerhalten, denn der Stern versucht, sie platt zu ziehen. Weiße Zwerge, Neutronensterne und die finale Lösung, das sind die schwarzen Löcher. Wenn also eine gewisse Grenzmasse, das sind ungefähr 3,2 Sonnenmassen, wenn die auch noch überschritten wird, dann gibt es keinen Druck mehr, der die Materie aufhält, der den Kollaps aufhält. Und dann schrumpft alles zusammen, bis es nicht mehr geht. Das heißt, wir wissen gar nicht genau, was da innen drin passiert, denn sobald der Körper diesen Schwarzschildradius unterschritten hat, bei der Sonne, wie gesagt, 3 Kilometer, dann ist er nicht mehr sichtbar. Wir sehen nichts mehr davon, wir wissen nicht, was sich innen drin abspielt. Und das wäre es gewesen. Nur das Entscheidende ist, dass so ein schwarzes Loch natürlich seine Auswirkung hat auf seine Umwelt. Wenn also, ich sagte ja vorhin, wenn ich jetzt in die Nähe eines schwarzen Loches käme, zu nah herankäme, dann würde ich verschert werden, ich würde zerrissen werden. So geht es natürlich jedem Gasteilchen auch. Wird das Gasteilchen nicht zerrissen, aber es kommt viel Gas auf ein schwarzes Loch zu, wird beschleunigt und wird heiß. Und diese heiße Strahlung, die können wir sehen, als Röntgenstrahlung zum Beispiel. Sehr häufig werden auch Teilchen beschleunigt. Das heißt, die werden auf sehr hohe Energien beschleunigt. Die Teilchen laufen davon in großen Plasmaströmungen, die teilweise von mehreren tausend Lichtjahren lang sind. Wir kennen sogar schwarze Löcher in den Zentren von Milchstraßen, im Innersten von Milchstraßen, die mehrere 100 Millionen Sonnenmassen haben müssen und von denen dann riesige Plasmastrahlen ausgehen. Schwarze Löcher zeigen sich also schon, aber nicht direkt, sondern immer nur indirekt, indem sie einen wahnsinnigen Einfluss auf Materie ausüben, aber nur zur Beruhigung, immer nur in ihrer unmittelbaren Umgebung. Also ein schwarzes Loch zum Beispiel, was jetzt anstelle der Sonne in der Mitte unseres Sonnensystems stände, das würde der Erde überhaupt nichts ausmachen, solange nur dieses schwarze Loch die gleiche Masse hat wie die Sonne. Denn die Schwerkraft ist dasselbe. Die Schwerkraft hängt nur ab von der Masse und von dem Radius, den ein Körper hat. Nun, der Erdradius würde sich nicht ändern, die Masse innen drin würde sich auch nicht ändern. Würden wir gar nicht merken, natürlich wäre die Nacht immer dunkel. Wir hätten nämlich keinen Tag, wir hätten nichts, gar nichts. Nun, ich sagte schon, schwarze Löcher sind also das Endprodukt der Entwicklung von Sternen. Und da können höchst interessante Effekte passieren, die wir in der Astronomie heute wirklich über den gesamten Bereich des elektromagnetischen Spektrums beobachten können. Wir sehen Objekte, die mit einem unglaublichen Energieausstoß verbunden sind. Da wird auf der Größe des Sonnensystems, also das Sonnensystem, nur nochmal zur Orientierung, zwischen Erde und Sonne ist der Abstand 8 Lichtminuten. Das sind 150 Millionen Kilometer. Sagen wir mal, das Sonnensystem ist im Großen und Ganzen, sind wir großzügig, 2 Lichtstunden groß. Bis zum nächsten Stern, Alpha Centauri, wären es 3 Lichtjahre. Bis zur nächsten Milchstraße, der Andromeda, sind es 2 Millionen Lichtjahre. Die Objekte, von denen ich rede, die sind einige Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Und die verbringen aus einer Größe des Sonnensystems 12 Billiarden Sonnenleuchtkräfte heraus. Zwischen einigen Billionen und 12 Billiarden. 12 Billiarden ist die größte Leuchtkraft, die man überhaupt gesehen hat. Das heißt, aus einem winzigen System kommt das X-fache an Leuchtkraft hervor. Man fragt sich natürlich, wie kann das gehen? Die erste Überlegung war, ach, das geht so ähnlich wie bei den Sternen. Können wir denn mit Kernfusion so viel Energie freisetzen, wie wir da sehen? Und die Kernfusion, also die Verschmelzung von Atomkernen, ist ein Gebiet der Kernphysik. Man weiß also, mit welchem Wirkungsgrad diese Prozesse ihre Energie umsetzen. Bei schwarzen Löchern ist es völlig anders. Bei schwarzen Löchern wird Materie direkt in Energie umgewandelt. Wir haben also eine direkte Umsetzung dieses berühmten E, Energie gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Dieser berühmte Einsteinsche Satz, der so viele Leute so beeindruckt. Wir haben eine direkte Umwandlung von Masse in Energie. Das ist der einzige Prozess, der in der Lage ist, diese wahnsinnigen Leuchtkräfte zu produzieren, die man da sieht. Und noch dazu sind es keine Leuchtkräfte, die konstant sind wie bei einer Glühbirne, sondern wir wissen eben die Größe dieser Systeme nur, weil wir die Schwankungen sehen. Und auf der anderen Seite wissen wir ja, dass die maximale Geschwindigkeit, mit der sich überhaupt etwas im Universum ausbreitet, eben die Lichtgeschwindigkeit ist. Das heißt, wenn wir diese Zeit messen können, sie mit der Lichtgeschwindigkeit multiplizieren, dann wissen wir, wie groß das System höchstens sein kann. Und daher wissen wir, dass Gebiete, die so groß sind wie das Sonnensystem, mit diesen ungeheuren Leuchtkräften ausgestattet ist. Und das kann nicht passieren durch Kernfusion, sondern die Materie strömt auf das schwarze Loch ein. Dabei wird sie heiß und wenn sie dann ganz nah an das schwarze Loch gerät, wird die Materie in Energie umgewandelt. Das sind natürlich Prozesse, wo man früher gedacht hat, das gibt es überhaupt nicht. Solche Sachen kann es gar nicht geben. Aber wir werden eben im Universum pausenlos und ständig überrascht. Die Astronomie ist eine tägliche Horizonterweiterung sozusagen, denn mit jedem Tag erweitert sich unser Ereignishorizont. Der Ereignishorizont eines schwarzen Lochs, also diese Kugel, der ist immer dasselbe. Es sei denn, das schwarze Loch gewinnt an Masse. Wird also immer größer, dann wird sein Radius natürlich auch größer. Aber unser Ereignishorizont in der Astronomie vergrößert sich jeden Tag. Wir sehen mit jedem Tag, mit jedem neuen Teleskop, mit jedem neuen Satelliten neue Dinge am Himmel. Jedes neue Teleskop und jeder neue Satellit zieht quasi einen Grauschleier von unserem Sicht des Universums weg. Und die schwarzen Löcher als Sternleichen, von denen man wirklich selber nichts sieht, verraten sich nur dadurch, dass sie in ihrer unmittelbaren Umgebung die Materie zum Strahlen bringen und sie dabei auch vernichten und in Energie umsetzen. Sie bilden also sozusagen das wirkliche Ende von allem, was sich im Universum abspielt. Das Universum ist also nicht nur ein sprießendes, sehr dynamisches System, wo Gase hin und her fliegen, sondern am Ende landet alles auf dem Friedhof der Schwerkraft. Und der Grabstein dieses Friedhofs, das sind die schwarzen Löcher.